Ich bin aufgewacht und habe nachgedacht. Ich bin aufgewacht und habe nachgedacht heute Nacht. Und ich sah ein Stück zurück auf so viel unverdientes Glück, für das ich dir niemals Danke gebracht. Aber jetzt will ich danken. Ich will dir danken. Ich möchte danken dir, meinem Gott. Dafür will ich jetzt danken. Ich will dir danken. Ich möchte danken dir, meinem Gott. Ich hab zurückgeschaut, hab so viel Mist gebaut. Ich hab zurückgeschaut, hab so viel Mist gebaut, so viel versaut. Und vor dich zu bringen, hab ich mich nicht getraut. Aber jetzt will ich bekennen, vor dir bekennen. Ich will bekennen vor dir, meinem Gott. Alles das will ich bekennen, vor dir bekennen. Ich will bekennen vor dir. Schläf ich wieder ein, so froh bei dir zu sein und nicht allein.